Wem obliegt die Ausübung dieser Gewalten? Die Ausübung dieser Gewalten obliegt einzig dem Stand der Hierarchie, nämlich dem Papst und den ihm untergeordneten Bischöfen. Und dann geht es eben weiter im nächsten Abschnitt über den Papst und die Bischöfe. Aber das machen wir heute nicht mehr. Wir müssen ein bisschen was übrig lassen für das nächste Mal.